merkwürdigen Anfahrt in Brünsdorf. Wenn in die Grube eingefahren wurde, gab es immer ein Glockenzeichen. Fuhr jedoch einmal ein hoher Beamter ein, gab es ein besonderes Zeichen, damit die Schlingel unten wussten, naja, müssen sich anstrengen. Naja, nee. Dieses bedeutete eine große Fahrt. Einstmals hörten die Bergleute dieses Zeichen. Gleich darauf kamen 12 feine Herren in altmodischen Anzügen. Sie gingen die Strecke ab und besichtigten alles. Danach fuhren sie wieder aus. Beim Schichtwechsel frugten die Heuer, was waren denn das für feine Herren, die heute eingefahren sind? Aber die Leute über Tage wussten nichts davon. Sie behaupteten, dass niemand eingefahren sei. Sie wollten dem Berggericht gar nicht glauben. Aber alle Heuer unter Tage hatten ja die Herren gesehen.